das hätten wir geschafft. Puh, Gott sei Dank. Ich glaube, wir haben Feierabend. Oi, fantastisch. Wie spät haben Sie es? Naja, es ist ja schon kurz nach 4. Jetzt machen wir Schluss. Einpacken, nach Hause gehen. Gott sei Dank. Aber was fängt man wieder mit dem langen Abend an? Ja, ich Fernsehen? Vielleicht auch nicht, nachdem du machen sollst. Ja, ich wollte eigentlich ins Kino gehen heute. Ins Kino? Mhm, es laufen ein paar schöne Filme hier. Gehst du allein mit einem Freund? Oder? Nein, ich habe Schluss gemacht. So? Tja, der wollte mich auch nur fürs Bett. Da sollte sich eine andere suchen. Aha. Du, übrigens, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, wie wär's denn? Komm doch mal zu mir. Ja, das wäre eigentlich eine gute Idee. Ich bin auch immer so allein. Ich habe eine nette Wohnung, ich hab's gemütlich. Mhm. Machen wir uns einen schönen Abend. Ne? Was hältst du denn davon? Tja, warum nicht? Ne? Ich komme gerne mal vorbei. Heute? Vielleicht heute schon? Ja, natürlich. Ja? Passt dir's heute? Ja. Vielleicht um 8? Ja, das ist gerade recht. Mhm. Gut, okay. Gut, also dann komme ich um 8. Ja? Okay, tschüss. Tschüss dann. Ach Gott, was brauche ich denn jetzt noch, damit es ein bisschen gemütlicher ausschaut? Das Tisch doch. Ja, das ist gut. Jetzt die Kaffeetassen. Wünsche ich mir auch mal zum Wohnen. Tatsächlich. Komm, setz dich doch hier. Ja, das ist dein Platz. Mhm. Danke. Gefällt's dir bei mir? Hübsch. Ja. Und die schönen Blumen. Kaffeewasser kocht auch gleich? Ja, dann machst du einen Kaffee, oder? Gerne, ja. Danke. Oder lieber was anderes? Nein, im Moment. Kaffee wäre mir schon. Okay, also machst du einen schönen Kaffee. Diese Möbel hier, fantastisch. Ja. Und das ist so mein Geschmack. Meine Bude dagegen. Das ist die reinste Räuberhöhle. Ach, wo, das glaube ich. Ich finde es so furchtbar nett, dass du gekommen bist. Ja, ich freue mich auch. Ja? Ist doch eine gute Idee. Doch nett, gell? Mhm. Und hier ist so gemütlich. Das ist die Hauptsache. Magst du rauchen? Ja, gerne. Ja? Schau her. Ich hoffe, ich habe die richtige Marke für dich erwischt. Sind sie leicht? Mhm. Ja, sehr leicht. Dann rauche ich gerne. Und Feuer. Danke. Okay. Oh, das Kaffeewasser. Na prima. Bitte warte, Moment. Ich komme sofort zurück. Natürlich. Magst du gern Kaffee? Ja, sehr gerne. Ja, ich auch. Mm, das duftet. Oh, der riecht gut. Hm? So. Da ist der Zucker. Ja, ein Stück. Nicht mehr? Ich nehme überhaupt keinen. Ja? Mhm. Schau, da ist Sahne. Oh, ich muss auf meine Linie achten. Lieber ein bisschen Spaß haben. Okay. Bei deiner Figur, na hör mal. Ja, doch. Schau, da bin ich schön cool. Ein ganz, ganz, ganz kleines Stück. Ach komm, ein ganz, ganz, ganz kurzes Stück. Ja, magst du schon mal. Ausnahmsweise. zu Ehren des Tages, weil du zu mir gekommen bist. Ja, das sieht so lecker aus. Ja? Du, was treibst denn du sonst immer? Ich gehe ein bisschen zum Sport, ich habe Judo ein bisschen gelernt. Oh, da muss ich mich ja vorsehen, da darf ich dich nicht einladen. Oh, das ist ganz ungefährlich. Sonst legst du mich aufs Kreuz. Nettes Kleid hast du an. Naja. Hast du nicht ich gekauft? Weiß nicht, ich habe es selbst gemacht, aber sieht man das nicht? Also das ist unmöglich. Doch. Du hast es selbst genäht? Ich habe so eine alte Maschine zu Hause und das ist eben billiger, als wenn man in die Boutiquen kauft heute. Das ist ja ganz enorm. Das ist so schick. Ich wünschte, ich könnte sowas sagen. Ich kann es leider nicht. Ich bin völlig unbegabt in Maschinen nähen. Mein Hobby. Ich nähe ganz gerne mal. Ja? Mensch, du, ich habe mir einen Hosenanzug gekauft gestern da in in so einer Boutique, weißt du? Ein Samt. Was für eine Farbe? Ganz dunkles Lila. Oh, das ist schick. Das ist jetzt so modisch. Ich bin so verliebt in den Hosenanzug. Der ist totschick. Oh, könnte ich nicht mehr sehen? Ja, gerne. Ich zeig dir. Moment. Kleinen Moment bitte. Ja. Oh ja, das ist schick. Noch eine Woche. Ha? Guck diese Farbe an. Toll! Ja, ich dachte, das steht Ihnen wahnsinnig gut. Passt mal gut, ja? Das wäre auch mein Geschmack. Ja? Möchtest du mal probieren? Ja, gerne, wenn ich da. Komm. So, komm, ich helfe dir. Das ist die Hose. So, die hätte ich. Passt das so? Oh, du hast eine tolle Figur. Ja. Oh, finden Sie? Oh. Einen netten Popo hattest du. Aufgefallen, ich glaube, ich bin ein bisschen mollig hier. Lass mal schauen. Das ist sehr schön. Eine mollige Figur. Oh. Sag mal, darf ich die Jacke? Du hast einen auch süßen Busen. Du darfst die Jacke gleich anziehen. Darf ich mal deinen Busen streicheln? Es ist jetzt so merkwürdig heute. Ich bin ganz verlegen. Merkwürdig? Ach, ich finde es so nur furchtbar nett. Sie sind sonst so streng. Sei nicht so schüchtern. Oh, deine Haut. Oh, die fühlt sich an wie Samt. Was machst du mal? Jetzt darf ich dir einen Kuss geben auf deine Brust, ja? Oh, ich bin ganz durcheinander. Oh, deine Figur. Oh, wenn ich so eine Figur hätte wie du. Das ist Seidensamt, nicht? Ja. Toll. Toll. Das sieht schon besser aus als mein Kleid. Aber du, ich weiß nicht. Komm, lass die blöden Kleider kommen. Setzen wir es wieder hin. Möchtest du einen Cognac trinken? Ja, ganz gerne. Ja? Na, dann Prost. Prost. Auf Ihr Wohl. Moment. Übrigens, da fällt mir was ein. Weißt du was? Wir trinken auf du und du. Das heißt, du sagst zu mir jetzt auch du. Ich sage ja schon lange zu dir du. Natürlich nur privat. Gut, dann sage ich du. Prost. Prost. Das ist scharf. Aber gut. Und jetzt natürlich... Ein kleines Küsschen zur Bruderschaft, das gehört ja dazu. Einverstanden? Einverstanden. Süß. Du sag mal, du hast mir doch erzählt, du hast Schluss gemacht mit deinem Freund. Hat er dich enttäuscht? Natürlich. Die Männer sind immer so brutal. Das habe ich auch schon festgestellt. Sehr brutal. Aber du, vielleicht... wenn ich nett zu dir bin und ein bisschen zärtlich zu dir bin, meinst du nicht, dass schon mal den Schwitz. Das macht ja nichts. Du hast so ich kann nicht viel weg. Knie. Oh, deine Oberschenkel. Oh. Du weißt ja nicht, wie schön du bist. Du bist so schön, du bist so schön für mich. Es ist so du bist meine Süße. Schon. Die aus dem Kissen. Oh, dein Stiefelchen. Ja. Das andere gibt dein Beinchen. Dein schönes Beinchen. Oh, deine Schenkel. Oh! fühlt sich an wie ein kleines Vögelchen. Weiter so. Ich werde dich auch verwöhnen. Ja, bitte, bitte, bitte verwöhn mich doch. Doch auch ein bisschen, nur ein bisschen. Komm, komm. Das war wunderbar. Fieber. Oh ja, ja. Oh, ich mag es. Oh, oh. Siehst du? Ich spüre Lust. Siehst du? Oh, siehst du? Oh. Ja. Ja. Ja. Oh. Merkst du das? Hm? Ich weiß nicht, glaubst du, dass das geht? Mhm. Pass auf, ich schneide das Büro. Schau hier. Jetzt bin ich der Mann. Jetzt schaust du aus wie ein Mann. Jetzt bin ich auch ein Mann. Komm, leg dich hin. Komm. Darf ich mich anders rumdrehen? Mhm. Komm. Ja, schön hoch. Geh da rein. Schneller. Du.